Black Cat sehr schön lautmalerisch, wie die schwarze Katze da durch die Gassen schleicht und miaut. Ich hatte schon gesagt, die Herren Schulman beherrschen diverse Instrumente und das im fliegenden Wechsel. Im Einzelnen waren das, ich hoffe, das ist jetzt komplett, Gitarre, Bass, Saxophon, Violine, Keyboards, Trompete, Flöte, Vibraphon und den Gesang haben sie dann auch noch untereinander aufgeteilt. Auf diesem Album, von dem Black Cat kam, auf dem zweiten Album Acquiring the Taste aus dem Jahre 1971, finden sich auch ein paar Sätze zur Erklärung und da sagt die Band, sie hoffe, sie habe es durchgehalten, weiterhin eine bewusste Absage an jedes unverfrorene Kommerzdenken durchzuhalten. Haben sie auch durchgehalten bis zum Ende.